Abschnitt 16 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Verbrechen in den Hochalpen. Auf der Alm, da gibt's ka Sünd und Verbrechen schon gar nicht. Das wäre ja noch schöner. Sanft weidet das Lämmlein. How lovely, flötet die Amerikanerin. Gutmütig glotzt Rindvieh die Touristen an. Jodeln tut die Sennerin. Wie ist der Elbler? Bieder ist der Elbler. Unschuldsweiß strahlen die Gipfel. Wunschlos lebt es sich in der Hütte. Golden geht die Sonne auf. Reichlich grünen die Matten. Edelweiß und Alpenrose sind schön. Kindlich murmeln die Bächlein. Friede zieht dir ins Herz hinein, und so weiter. Und kommt man nach Bern, ist es beinahe noch idyllischer. Ein naives Volk freut sich stundenlang der Bären im Zwinger. Redner der Heilsarmee und frommer Sekten sprechen sonntags auf den Plätzen. Lauben, Brunnen, Wahrzeichen der Häuser und Traditionen der Bürger – und gar der Burger sind Jahrhunderte alt. In der rechten Laube spazieren die ledigen Leute, Studenten, höhere Töchter, Hörerinnen der Hotelschule. Die verheiratete Laube gegenüber dient den Eiligen. Ja, das Berner Oberland ist einfach und ehrlich, in Stadt und Land. Und nur aus Prinzipienreiterei bin ich diesmal meinem alten Grundsatz nicht untreu geworden, in jeder Stadt das Polizeimuseum zu besuchen. Wie armselig muss die Sammlung kriminalistischer Dinge sein in dieser glücklichen Welt, dachte ich. Was kann schon darin sein? Das Apothekchen eines Kurpfuschers, Stöcke, mit denen sich Burschen bei der Kirchweih geprügelt haben und vielleicht die Liebestropfen einer Berghexe, dachte ich und sah Bilder und Andenken an Mord und Totschlag. Da ist der Fall des Kaufmannes Grieder am Kornhausplatz in Bern. Er rüstete die Hausierer aus, die mit Kurzwaren in die einsamen Bauernhütten kraxeln, um dort ihre Schätze auszubreiten, zu handeln, mit Milch und Brot bewirtet zu werden und mit einem Vergelt's Gott weiterzuziehen. Solche biederen Hausierer bezogen also vom Kaufmann Grieder ihre Waren, bis ihn 1914 in seinem Laden solch ein biederer Hausierer namens Witwer mit Hammer und Messergriff erschlug, dass Blut und Hirn auf die Schachteln spritzten, wie hier noch zu sehen ist. Mit reichem Raub entfloh der Täter, binnen kurzem aber wurde er verhaftet. Nicht jeder lässt sich so leicht festnehmen. Der Browning liegt in der Vitrine, mit dem der Einbrecher Neukomm 1923 im Wald bei Lotzwil einen Landjäger tödlich traf, und ein hübsches Bauernhaus von Felsau bei Brenngarten ist in Effigie da, das eines Wilderers, der es mit dem ihn arrestierenden Gendarm ebenso machte. Auf dem Gsteig im Sahnengebiet, 2000 Meter hoch, schleppt sich mehrfach verwundet ein Jäger zur Sennhütte. Er stirbt mit der Angabe, dass zwei Burschen gegen ihn gefeuert haben, die er wegen Wilderns stellen wollte. Die Täter wurden nie erwischt. Vor 2 Jahren erregte das Verbrechen auf dem Sentis Aufsehen in der alpinen Welt. Der Hüttenwart und seine Frau wurden von einem Tiroler Bergführer erschlagen und beraubt. 3 Wochen vermochte der Täter, aller Verfolgungen spottend, in den unwegsamsten Höhen verborgen zu bleiben. Schließlich ging ihm der Proviant aus und er erhängte sich an einer Felszacke. Selbstgerichtet hat sich auch der Handlungsgehilfe Gnauk. Er hat 1922 Raubmord an einem Konfektionär in Bern verübt, flüchtete in einem Mietauto, nachdem er den Chauffeur an einsamer Stelle des Waldes verwundete und erschoss sich in Solothurn. In der kantonalen Strafanstalt zu Thorberg büßen Mörder ihre Taten ab. Der Händler Alfred Grasser, der hoch oben im Jura auf der Planje eine verheiratete Frau durch 3 Schüsse entleibte, um sie loszuwerden, und sein Gegenspieler, der Franzose Delacour, der auf einer Tour im Berner Oberland seinen Freund Cerisier umbrachte, um dessen Frau heiraten zu können. Im gleichen Zuchthaus versucht ein Mann namens Kern, Mörder einer Wirtin in der Genfer Gasse zu Bern, immerfort neue Ausbrüche, trotzdem seine Zelle betoniert und besonders bewacht ist. Vielleicht ist sein Vorbild jener Pole Makowski, dessen Ausbruchswerkzeuge der Clou des Berner Polizeimuseums sind. Mit nichts als einer Schere und einem Eisenstück, das ihm beim Garnhaspeln in der Einzelzelle zum Beschweren des Fadens diente, hat er aus seiner Suppenschale eine ganze Garnitur vollkommenster Schlüssel mit kompliziertem Bart und ausgearbeitetem Griff für die Zelle, für die Barrieren, die den Korridor sperren, und für das Anstaltstor hergestellt und ging von dannen. Erst nach Monaten erwischte man ihn mitsamt seinen Fabrikaten, gegen die alle anderen Diebeshaken und Einbruchsinstrumente hier, Dietriche von Bern, armselige Stümperarbeit sind. Totschläge an Wildhütern, Racheakt oder Vereitelung der Festnahme sind in den Bergen nichts Seltenes, ebenso wenig Raufhändel mit tödlichem Ausgang. Und die Polizei hat Auftrag, jedem verdächtigen Todesfall nachzugehen. Fotografien dieser Tatbestände sind von ganz anderer Art als die der großstädtischen Polizeibehörden. Ein auf der Bergstraße aufgefundener Leichnam zum Beispiel schien auf eine Rückgratzertrümmerung durch Stockhiebe hinzuweisen. Aber die Spurenaufnahme ergab, dass der Mann in Mietholz bei Kantergrund auf Eis geraten und ins Rutschen gekommen war, 3-mal mit dem Körper an Baumstämme schlagend und schließlich mitten auf dem Karrenweg liegen blieb. Ähnliche Ergebnisse zeitigte die kriminalistische Untersuchung an der Leiche einer Medizinerin aus Berlin, auf die 1923 Holzfäller bei Bad Weißenburg stießen, und die eines Schusters aus Thun, der beim Pflücken von Alpenpfeilchen auf der Wimmesseite des Niesen abgestürzt war. Allen Vermissten muss nachgeforscht werden. Die Landjäger des Oberlands haben Steigeisen, Skier und Seile. Knapp vor dem Krieg ging ein Student aus Pommern vom Jungfraugipfel gegen Fiesch und kehrte nicht zurück. Man hatte große Geldsummen bei ihm gesehen, und das Gerücht eines von Führern begangenen Raubmordes wollte nicht verstummen. Eine Führerkolonne machte sich auf, ihn zu suchen. Vergeblich. Er war damals in eine Gletscherspalte gefallen und durch die Abwärtsbewegung des Gletschers trat erst nach 11 Jahren die Leiche zutage. Körper, Gesicht und Kleider unversehrt, nur die rechte Hand hatten Füchse abgefressen. In der Tasche des Verunglückten lagen seine Papiere und der Geldbetrag in Schweizer Franken. Die Eltern, die alljährlich in die Gegend gereist waren, um dem unbekannten Grabe des Sohnes nahe zu sein, kamen in dem Augenblick vorüber, als man ihn fand. Manchmal bewahrt der Gletscher seine Beute 30 Jahre lang, und so ist die Hoffnung nicht aufzugeben, dass man auch noch Georg Winklers Leiche entdecken wird. Jenes berühmten jungen Alpinisten, Erststeiger des Winklerturmes in der Rosengartengruppe und des Winklerweges auf der Cima di Madonna, der in den 90er Jahren an der Ostwand des Weißhorns in den Schrund gestürzt ist. Natürlich kann hier oben in den Bergen manches Verbrechen ungesühnt bleiben. Wer vermöchte zu sagen, ob es ein Fehltritt oder der Stoß des Begleiters war, was einen Unglücklichen über den Grat riss? Sehr zahlreich sind Corpora Delicti von Wilddieben, Vogelstellern und Fischfrevlern vertreten. Stockflinten, meist Eigenbau, mit dem Lauf ausrangierter Vetterli-Gewehre der Miliz, zusammenlegbare Stutzen, Vogelfallen, die man aus dem Fenster steckt, um Distelfinken und Goldammern zu fangen, Gewehre für Gämsen, Rehe, Steinwild und Hasen, Klemmen und Schlingen für Füchse, Dachse und Murmeltiere, verbotene Doppelangeln und Netze mit zu engen Maschen, womit in der Aare und in der Emme, im Thuner und Brienzer See Lachs und Forellen gefischt werden. Auch von Brandstiftungen bleibt die höchste Region nicht verschont. In der Einsamkeit werden Falschmünzerwerkstätten etabliert und das Museum bewahrt die Apparatur eines Baders zu Biel auf, der Sennerinnen von Folgen der Sünde half. Das alles hätte ich hier beileibe nicht vermutet, als ich, wie eingangs erwähnt, ohne Laune und bloß aus Prinzip das Kriminalmuseum betrat. Und ich bin benommen von den Dramen des Hasses und Blutvergießens, die sich hinter den idyllischen Kulissen abspielen, in den zu höchst erhabenen Erdenwinkeln. Ich kann nun wieder hinausgehen aufs Schänzli, den Blick auf Wälder und Berg zu richten und auf die Hütten, in denen man Friede und Sitte zu Hause glaubt. Die Sonne geht unter, alles strahlt in glücklichem Schein. Aber der täuscht mich nicht mehr. Ende von Abschnitt 16. Gelesen von Klaus Missfeld.